gibt der Robert, der Walzer, unser treuer Freund Martin Walzer. Man kann ja viel Böses von ihm sagen. Aber in seinen besseren Tagen hat er ein ausgezeichnetes kleines Schauspiel geschrieben, das heißt Das Sauspiel, wo er mit großen Forschungen geschildert hat, wie das in Nürnberg nach dem Bauernkrieg zuging. Und der Walzer hat prophetisch sich selber mit anderen Intellektuellen gesehen, wie sie furchtbar Angst haben, wie 77 bei uns als Sirach unterging, jetzt sind wir dran. Alle hatten irgendwie mal doch ein bisschen wieder täuferisch gespickelt und so. Und jetzt jammern sie rum. Und da wird aber sehr gut gezeigt, wie in den Städten nicht etwa die bäuerische Richtung, sondern die wieder täuferische Richtung des Proletariat und die Bewegung darstellt. Und wie die im Stich gelassen werden von allen, auch von Luther, und mehr oder weniger mit rein polizeilichen Mitteln gevierteilt, gerädert und so weiter werden. Also, das zeigt das Unlösbare der Lage zwischen, wenn sie abstrakt sagt, was du auch schon gesagt hast, abstrakter Geldwirtschaft, die Städte schon mindestens 100 Jahre lang bestimmte, und bäuerlichen Dingdenken, wo man tatsächlich an der einzelnen Ackerfrucht, an der einzelnen guten Ernte, an dem einzelnen schönen Baum, an dem einzelnen Haus hängt und nicht verstehen kann, wieso das auf einmal nichts mehr wert sein soll, weil der Pfandeintreiber kommt und sagt, du hast es verschwendet. Also dieser Gegensatz ist einer, der sozusagen als furchtbare psychische Qual die ganze Zeit so von 1475 bis 1520 durchzieht. So, gemeinsam hatten bloß alle drei Gruppen eines, nämlich einen furchtbaren Abscheu gegen den Papst in Rom. Und zwar, ich sage es an einem Beispiel, der Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen hat ja, wie es dieser Ablasspriester Tetzel rumzog, dem als erstes verboten, in meine Gegend kommst du nicht. Weil er nicht abergläubisch war. Und nicht etwa, weil er nicht geglaubt hätte, man kriegt keinen Ablass, wenn man noch einen verteidigen Genoveva berührt. Denn er selber war der allergrößte Sammler von Reliquien und war stolz drauf, wie man heute auf der Louvre stolz ist, dass er zum Beispiel einen Tropfen von der Muttermilch Mariäs in die Gläser hatte. Sondern, weil er ganz kühl sagte, wenn ihr Geld für Reliquien und Ablässe ausgegeben wird, dann bitte bei mir und nicht abfließen lassen nach Rom. Die zweite Gruppe waren praktisch alle in den Städten, die eine furchtbare Wut hatten, dass sie einfach das Stadtregiment nicht in eine Hand bekamen. Ihr müsst euch vorstellen, die Klöster hatten die Armenpflege, die Klöster hatten die höhere Erziehung und die Klöster hatten zum Teil das Predigtamt inne. Und es war und hatten ein eigenes Recht. Es war unmöglich, dass man mit seinen Klosterleuten irgendwie praktisch die zwingt, sich als gemeinsame Bürger zu sehen. Und jedes Mal haben die ihr geistliches Gericht mit Papst am Ende gehabt, wenn man ihnen an den Kragen wollte. Die Gruppe waren alle Reichsstände, schon 1485, wenn ich es recht im Kopf habe, gibt so einen Beschluss, Gravamina, also Beschwerden deutscher Nation, wo die alle fordern, wir wollen bestimmen, wer Bischof wird in unseren Ländern. Wir wollen nicht dauernd Geld abführen. Wir wollen bestimmen, was gepredigt wird. Also, das war sozusagen der Humus, auf dem überhaupt die Breitenwirkung von Luther denkbar ist, dass er nämlich einen Punkt gefunden hatte, wo nur kurzfristig, ohne sich sonst einigen zu können, die drei Gruppen überhaupt alle dagegen waren. Der Kaiser war am wenigsten papstfeindlich, aber einfach deswegen, weil er katholisch sein wollte, zweitens, weil er zum Kaiser gekrönt werden konnte, was nach der Tradition bloß Päpste einmachen konnten, und drittens, weil er sonst gar keinen Zusammenhang sehen hätte zwischen seinen Ländern von Spanien Anfang bis Österreich. Wenn da jeder was anderes gewesen wäre, wäre natürlich der ideologische Kick noch mehr weggebrochen, als er schon war. So, das mal zur Grundlage. Hat jetzt jemand eine Frage? Rückfall ins Leben.